Liebe kann vieles, doch manchmal ist Liebe nicht genug. Glaube ist stark, doch manchmal ist Glaube selbst Betrug. Wir wollten Wunder, doch sie sind nicht geschehen. Es wird Zeit, dass wir uns endlich manchmal ist wenig schon sehr viel. Dein Traum ist mir zu klein. Sich nah zu sein im Dunkeln genügt das nicht als Ziel. Ich will nicht dein Schatten sein. Könnte